was soll in der Fülle hervor? Lebende Geschöpfe, die Leben haben, und Vögel, die über der Erde fliegen mögen, in dem offenen Firmamente.